Kultur heißt so viel wie Pflege von dem lateinischen Cholera, und zwar bedeutet, wie vielen von Ihnen gegenwärtig ist, dieses Cholera ja ursprünglich die Tätigkeit des Landmannes, des Agricola, also ein bestimmtes Verhältnis zur Natur, die Pflege der Natur. Man kann in einem allerallgemeinsten Sinn wohl sagen, dass, wann immer man überhaupt von Kultur spricht, es sich um einen Bereich handelt, dass, in dem sich die Auseinandersetzung von den Menschen mit der Natur abspielt. Aber diese sehr allgemeine und vielleicht etwas vage Vorstellung von Kultur, die lässt sehr verschiedenartigen Möglichkeiten Raum. Und es ist mir vielleicht erlaubt, zur Vereinfachung oder jedenfalls zur erhöhten Plastizität der Fragestellung Ihnen zwei typische Bedeutungen herauszuarbeiten, die mit dem Kontrast amerikanischer und deutscher Kultur mir zusammenzuhängen scheinen. Auf der einen Seite kann nämlich Kultur heißen so viel wie die Bewältigung der Natur durch den Menschen im Sinne ihrer Beherrschung, und zwar der Herrschaft sowohl über das äußere uns widerstrebende Naturmaterial, wie auch im Sinn der Beherrschung über die naturhaften Kräfte in den Menschen selber, also im Sinne der zivilisatorischen Kontrolle über das menschliche Triebleben und über das Unbewusste. Man mag diesen Kulturbegriff bezeichnen als einen, dessen Substanz wesentlich die Gestaltung der Wirklichkeit ist. Nun, ich möchte damit nicht etwas sagen, dass in Amerika die Wirklichkeit selber in einem radikalen Sinn gestaltet, als ob die Wirklichkeit selber ihrer Naturwüchsigkeit in einem positiven Sinn nun diesen Prozess genommen, entkleidet wäre, sondern in einem gewissen Sinn sind die sozialen Prozesse drüben sicher genauso blind wie in irgendeinem anderen Teil der Welt auch. Aber jedenfalls, die Idee von Kultur, die drüben vorwaltet, das ist doch eine Idee, die wesentlich gewonnen ist an der Gestaltung der Wirklichkeit. Und zwar vor allem an der Gestaltung der gesamtgesellschaftlichen Wirklichkeit, der Beziehungen der Menschen zueinander, der Bändigung der Natur und der Verfügung über ihre Ressourcen, zumal durch die Technik, wie es Ihnen allen ja vertraut ist. Dem steht nun aber ein anderes Moment im Kulturbegriff gegenüber. Pflegen heißt ja nicht einfach dasselbe wie herrschen. Die Natur pflegen heißt nicht einfach die Natur unterdrücken und die Natur ausbeuten, sondern in diesem Begriff der Pflege ist auch enthalten das Moment des Bewahrens. Das Moment, das also das, was von den Menschen angeeignet, was unter ihrer Herrschaft gebracht wird, dabei nicht radikal gebrochen, nicht ausgerottet werden soll, sondern gleichzeitig in seinem eigenen Wesen erhalten. Also wenn ich Ihnen diese Idee der Kultur gerade illustrieren darf, wenn es etwa einen sehr guten Wein gibt, der ein Kunstprodukt ist, der also in einem komplizierten Fermentierungsprozess aus den Trauben gewonnen ist, dem man aber gleichzeitig doch noch die Erde oder die Trauben, aus denen er gekeltert ist, anschmeckt, wie es in gewissen sehr guten Landweinen und vor allem etwa in französischen Weinen der Fall ist, dann ist ein solcher Wein ein spezifisches Produkt von Kultur und diese Idee der Kultur als des Bewahrens dessen, was an Natur, was zugleich von menschlicher Kraft aufgehoben ist, diese Idee liegt der europäischen Kulturkonzeption, dem europäischen Kulturbegriff jedenfalls, dem, was wir unter Kultur denken, in einem sehr weiten Maß zugrunde. Das bedeutet nun immer aber auch eine gewisse Stufe des Eingedenkens, der Selbstbesinnung des Menschen auf sich selber, wenn Sie wollen, der Verinnerlichung, durch die die unmittelbare Gewalt über die Natur gebrochen ist. Nun, dieser Kulturbegriff hat resultiert, zumal in Deutschland vielleicht mehr als in irgendeinem anderen Lande der Welt, in dem, was man im prägnanten Sinn mit Geisteskultur bezeichnen kann. Also in einer Kultur, die sich, um diesen Begriff Ihnen auch sehr drastisch zu erläutern, wesentlich darstellt in dem, was man große Werke, sei es der Kunst, sei es der Philosophie, sei es auch der Wissenschaft, nennt. Die Unterschiede zwischen den beiden Kulturbegriffen, die ich Ihnen zunächst etwas abstrakt, nämlich wirklich von der begrifflichen Seite her erläutert habe, die hat selber wieder ihre Wurzel in den realen gesellschaftlichen Prozessen in beiden Ländern. Nämlich darin, und ich rede wieder etwas krass und übertreibend, dass Amerika ein reines Land der bürgerlichen Revolution ist, in dem die bürgerliche Revolution nicht nur mit Erfolg durchgedrungen ist, sondern genau, man könnte beinahe sagen, die Voraussetzung überhaupt der gesamten amerikanischen Gesellschaft bildet. Ein Land also, dessen Idee oder dessen Grundlage, dessen reale Grundlage es überhaupt gewesen ist, eine Gesellschaft im konsequent bürgerlichen Sinn durchzuführen und einzurichten. Umgekehrt wissen Sie alle, dass das Schicksal der bürgerlichen Revolution in Deutschland außerordentlich problematisch geblieben ist. Die bürgerliche Revolution im Sinn der französischen Revolution ist in Deutschland auch im Jahr 1848 misslungen und als sie dann schließlich wenigstens der Form nach zu gelingen schien im Jahr 1918, da war die gesellschaftliche Gesamtgruppierung bereits schon wieder so verändert, dass diese Kategorien alle eine völlig andere Bedeutung gehabt haben. Das ist vielleicht deshalb nicht ganz überflüssig zu betonen, weil man damit erklären kann, dass der Begriff der Kultur in Deutschland jene eigentümliche Vergeistigung erfahren hat, von der ich spreche. Ich glaube, es ist kaum nötig, auf die ungeheure positive Bedeutung dieser Vergeistigung hinzuweisen, darauf hinzuweisen, dass die deutsche Musik und die deutsche Philosophie diesem Prozess sich verdanken. Es ist aber vielleicht, wenn auch weniger angenehm, so doch nicht minder notwendig, daran zu erinnern, dass dieser Prozess der Spiritualisierung der Kultur bis zu einem gewissen Grad eine Kompensation dafür ist, dass die Gestaltung der Wirklichkeit im Sinn der Ideale der französischen Revolution oder der englischen Revolution, im Sinn also der bürgerlichen Ideale, nicht gelungen ist. Man hat gleichsam die Energien nach innen gewandt, weil sie durch das feste Gefüge der überlebenden halbabsolutistisch-feudalen Ordnung in der Realität sich nicht haben verwirklichen können. Es ist dadurch also der deutschen Kultur nicht nur die geistige Überlegenheit gegeben, sondern zugleich auch ein Moment des Mangels an Realität. Jenes Phänomen, das in dem Hölderlinschen Satz »Die Deutschen seien tatenarm, doch gedankenvoll« ausgesprochen, ist diese Tatsache, die ist nicht eine Qualität der Naturgegebenheit unseres Volkes, seiner ursprünglichen Beschaffenheit, sondern sie ist eine Funktion der geschichtlichen Dynamik. Und sie hat nun dazu geführt, dass wir dazu tendieren, die Sphäre des Geistes absolut zu setzen und zu vergessen, dass in allem Geistigen eigentlich eine Anweisung an die Verwirklichung des Geistes mit enthalten ist. Dass ein Geist, der bloß sich selbst genügt und der jede Beziehung auf die Gestaltung der Wirklichkeit sich entäußert hat, eigentlich kein Geist mehr ist. Nun, aus dem, was ich Ihnen angedeutet habe, folgt vielleicht bereits, dass die beiden Konzeptionen von Kultur, die nicht bloß begriffliche Konzeptionen sind, sondern hinter denen das gesellschaftliche Schicksal der beiden Länder steht, ihre negativen Momente auch haben. In Amerika ist es so, dass der Begriff der Kultur, wie wir es in unserer unausrottbaren philosophischen Sprache nennen würden, ganz und gar immanent ist. Das heißt, die amerikanische Kultur erschöpft sich eigentlich in der Gestaltung der äußeren Dinge, der Beziehungen zwischen den Menschen, und soweit es ein Geistiges gibt, das nicht unmittelbar sich darin erschöpft, wird es doch auch gemessen daran, was es unmittelbar nun beiträgt zu dem Leben der Menschen, was man sozusagen davon hat. In eins damit aber, dass jede Art der Transzendenz der Kultur gegenüber der Realität des gesellschaftlichen Zusammenlebens vergessen wird, wird auch die kritische Funktion der Kultur, also eben jenes Hinausweisen eines jeglichen Geistigen über das, was bloß ist, entweder ganz abgeschafft oder sie wird so neutralisiert, dass von ihr eigentlich wenig übrig bleibt. Die negativen Momente unserer eigenen Konzeption von Kultur demgegenüber sind ein bestimmtes Element des Unverpflichtenden der Kultur, des Verzichts auf Eingriff, des Vergessens daran, dass der Gedanke der Kultur als der bewussten Auseinandersetzung mit der Natur in und außer uns eben wesentlich auch eine Gestaltung der Wirklichkeit, zumal der politischen Wirklichkeit heißt. Und man übertreibt wohl kaum, wenn man sagt, dass die unendliche Sublimierung dessen, was wir Geisteskultur nennen, bezahlt wird mit Elementen der Rohheit, der Krutheit innerhalb unseres gesellschaftlichen Lebens, im Zusammenleben zwischen den Menschen und insbesondere auch in den Formen des politischen Lebens. Wenn es zutrifft, was man immer wieder hört, dass einige der furchtbarsten Henker, die der Nationalsozialismus hervorgebracht hat, sich, wenn sie sich von ihren Schandtaten erholt haben, nicht nur Platten von Bruckner-Symphonien haben vorspielen lassen, sondern auch noch diese Musik wirklich gut verstanden haben. Und ich glaube, wir haben lernen müssen, dass es solche Antinomien wirklich gibt, dass man gleichzeitig ein Henker sein kann und eine Bruckner-Symphonie verstehen. Dann würde das nur sozusagen die extreme Probe auf jenes Moment der Neutralisierung der Kultur, ihrer Abspaltung als ein Sonderbereich gegenüber der Realität sein, das ich Ihnen eben angedeutet habe. Nun, die Vorurteile oder die falschen Urteile, die die beiden Völker aneinander vollziehen, die durften ganz schlicht gesagt im Wesentlichen doch wohl darin bestehen, dass die beiden Kulturbegriffe, die ich Ihnen entwickelt habe, ganz ungebrochen und unvermittelt aufeinander angewandt werden. Wir also sehen vorweg Kultur als Geisteskultur an, und wenn wir mit der amerikanischen Gestaltung des Lebens und den zivilisatorischen Formen in Amerika zu tun haben, dann haben wir eine gewisse Neigung dazu, eben jenes unselige Urteil, die haben ja keine Kultur, auszusprechen. Ein Vorurteil, das dann allerdings durch gewisse Phänomene innerhalb der amerikanischen Geisteskultur, die zu verleugnen ich der allerletzte wäre, recht sehr provoziert werden. Umgekehrt ist es bei den Amerikanern, für die Kultur eben ein bestimmtes Verhältnis zwischen den Menschen und in der Wirklichkeit bedeutet, ein sehr naheliegendes und kaum weniger gefährliches Vorurteil, deshalb, weil sie unsere Kultur als eine in jenem Sinn ästhetisch beschränkte, als eine Art bloßes Spiel, als eine bloße Bilderwelt erfahren, diese Bilderwelt als Schwindel abzutun, wobei dann einfach ein gewisser Mangel an Tradition und an Erfahrung in spezifisch geistigen Dingen, der drüben herrscht und der seine besonderen soziologischen Gründe hat, vor allem darin, dass es ja in Amerika keine alte Feudalschicht gibt, in gewisser Weise amalgamiert wird. Das pragmatisch Unrealisierbare unserer Kultur erscheint Ihnen dann so als eine Art von Schwindel. Und wenn meine amerikanischen Beobachtungen, die sich auf eine sehr lange Erfahrung gründen, mich nicht ganz betrügen, dann wird der in einem europäischen Sinn kultivierte Mensch dem Misstrauen begegnen, dass er eigentlich jemand ist, der sich nicht so recht getummelt hat. Und es ist darin ein berechtigtes Moment der Kritik an der Privilegiertheit, die in unserer Kultur immer steckt, mit der Rancune gegen den, der in dem Betrieb des Alltags sich nicht erschöpft, zu einer nicht durchwegs glücklichen Verbindung gelangt. Lassen Sie mich nun zunächst Ihnen doch etwas sagen über das deutsche Amerika-Bild. Am deutschen Amerika-Bild fällt zunächst auf, das Klischee von dem sogenannten amerikanischen Materialismus. Wenn man nach Amerika kommt, dann ist wahrscheinlich doch eine der stärksten Erfahrungen die überwältigende Fülle an Gütern, die einem dort angeboten werden. Und ich werde manchmal den Verdacht nicht los, dass in dem Gedanken, dass eine Welt, die so viele Güter hervorbringt, dass das eine bloß materialistische Welt sei, dass da ein klein wenig auch etwas mitschwingt von den Trauben, die einem zu hoch hängen. Gerade hier, nun glaube ich, wäre eine besondere Vorsicht und eine besondere Zartheit geboten. Denn diese Gütermenge, der man in Amerika begegnet, die hat einen Zug, den man dem, der ihn nicht unmittelbar erfahren hat, vielleicht nur schwer beschreiben kann, den man aber auch nicht verleugnen und den man vor allem nicht gering anschlagen soll. Es steckt darin etwas vom Schlaraffenland. Sie müssen nur einmal durch einen sogenannten amerikanischen Supermarket, so einen dieser Riesenmärkte gehen, wie sie vor allem in den neuen großen Städten und Zentren des amerikanischen Westens sich finden. Und sie werden irgendwie, das Gefühl mag noch so trügerisch und oberflächlich sein, sie werden irgendwie das Gefühl haben, es gibt keinen Mangel mehr. Es ist die schrankenlose, die vollkommene Erfüllung der materiellen Bedürfnisse überhaupt. Aber hier sollten wir uns doch sehr ernst fragen. Steckt nicht in aller Kultur, in unserem europäischen Sinn, im Sinn der geistigen Kultur, etwas wie eine Anweisung auf diese utopische Erfüllung darin? Erinnern Sie sich an irgendein großes Gebilde der europäischen Geisteskultur. Ich unterscheide hier gar nicht zwischen Deutschland und Europa. Ich habe zu lange in Amerika gelebt, um nicht wenigstens insofern amerikanisiert zu sein, als mir in gewissen Dingen doch Europa sehr zusammengerückt ist zu einer Einheit. Denken Sie an Romeo und Julia von Shakespeare. Ja, die überwältigende Kraft dieses Stücks, die würde doch wohl kaum existieren, wenn die Idee dieses Stückes nicht die Erfüllung, die schrankenlose Erfüllung der Liebe, und zwar der vollen erotischen Liebe zwischen diesen beiden Menschen wäre. Wenn in diesem Stück nicht etwa als Tendenz, aber doch als die Kraftquelle, aus der all das lebt, das stünde, es soll Glück sein, die Menschen sollen sich einander gewähren können, es soll erfüllt sein, es soll nicht verboten sein, dann wäre selbst das Gedicht von der Nachtigall und der Lerche, das eines der höchsten Gedichte ist, die je ein Mensch in einer europäischen Sprache geschrieben hat, eben wirklich auch als Kunstwerk, auch als geistiges Gebilde arm. Es gehört zu den merkwürdigsten Eindrücken, die man in Amerika hat, wenn man ein wenig amerikanische Kinder beobachtet. Ich will gar nicht sagen, dass das immer ein reines Vergnügen ist. Es kann einem passieren, dass einem, ohne, wenn man nichts ahnt, über die Straße geht, von einem Kind ein Stein nachgeworfen wird. Und wenn man dann in das Haus geht und sich bei den Eltern darüber beschwert, dass einem dann die Eltern vorwerfen, dass man nicht genügend von Progressive Education verstünde. Die Art, in der jedes amerikanische Kind eigentlich ununterbrochen etwas, einen sogenannten Ice Cone, einen Kegel mit Eiscreme essen kann, in jedem Augenblick eine Art Erfüllung des Kinderglücks finden kann, nachdem unsere Kinder im Allgemeinen sich die Hälse ausreißen und ausrenken. Das ist wirklich ein Stück der erfüllten Utopie in dem Sinn, dass es etwas so von der Friedlichkeit, dem Mangel an Angst und Bedrohung hat, dass man sich in einem chiliastischen Reich eigentlich vorstellt. Überhaupt, diese Güterfülle, diese Tatsache, dass der Mangel zurücktritt, trotz all dem, was wir von den großen amerikanischen Romanciers, zumal über den Süden, den amerikanischen Mezzogiorno, wissen, das verleiht doch der alltäglichen Erfahrung ein Moment der Friedlichkeit und des Unaggressiven, das uns in Europa fast vollkommen verloren gegangen ist. Es handelt sich hier wirklich um eine Kategorie der Freundlichkeit, die man besonders und gerade unter sogenannten einfachen Leuten, bei Menschen an Tankstellen, bei dem Bäcker, der einem das Brot abliefert, bei dem Mann, der einem das Gebirgswasser ins Haus bringt, weil man das gewöhnliche Leitungswasser nicht recht trinken kann, die man da beobachten kann, eine Art Durchdringung der Gesamtgesellschaft mit einer Humanität im unmittelbaren Verhalten, die recht wohl darüber zu entschädigen vermag, dass die betreffenden Leute die Namen Bach und Beethoven vielleicht nicht ganz so korrekt aussprechen, wie wir glauben, dass es zur Bildung nun einmal dazu gehöre. Ich weiß sehr genau, dass es auch in Amerika, dem Land des Monopolkapitalismus, nichts umsonst gibt. Und wenn ich von der Güterfülle und dem Schlaraffenland gesprochen habe, so bin ich nicht so naiv zu glauben, dass auch drüben diese Güterfülle in einer bestimmten Proportion zu der Kaufkraft derer stünde, die sie zu erwerben hat. Immerhin, auch wenn man weiß, dass in Amerika genau wie sonst wo in der Welt und in einer noch viel durchorganisierteren und rücksichtsloseren Weise für den Profit produziert wird und nicht für die Menschen, ist es doch so, dass durch die ungeheure Steigerung der technischen Apparatur, die sich drüben findet, einfach die Gebrauchsgütermenge, die den Menschen zur Verfügung steht, so viel größer ist, dass trotz dieses Profitmotivs für die einzelnen Menschen immer noch sehr viel mehr dabei abfällt. Ich wiederhole, auch drüben ist nichts umsonst. Aber das kann man wohl sagen, dass das bürgerliche Prinzip der das mit dem Prinzip der Humanität ja nun doch einmal sehr eng zusammenhängt, drüben radikal bis zu Ende nicht nur gedacht, sondern auch getrieben ist. Es ist eine reine Tauschgesellschaft. Nun, das heißt nicht nur, dass alles um des Profits willen geschieht. Und man kann in einem gewissen Sinn sagen, dass in Amerika alles um des Profits willen geschieht und dass man irgendwie die Spuren des Tauschs auf dem Markt noch bis in die sublimsten menschlichen Beziehungen hinein verfolgen kann. Es heißt aber auch zugleich diese Universalität des Tauschbetriebs, dass alle für alle da sind und dass kein Mensch sich eigentlich so in sich selbst und in der Beschränktheit seines je eigenen Interesses verhärtet, wie es in unserem alten Europa doch nun einmal der Fall ist. Es herrscht eine unendlich viel größere Nähe von der politischen Form der Demokratie und dem Lebensgefühl der Menschen selbst. Wir sind geneigt dazu, den Begriff der Anpassung, des Adjustment, der in der amerikanischen Kultur eine so sehr große und sehr gefährliche Rolle spielt, wirklich bloß als ein Negativum, also als die Auslöschung der Spontaneität, der Autonomie des einzelnen Menschen, all diese Qualitäten anzusehen. Es ist wahrscheinlich ein Trugbild. Ein Trugbild, das im Übrigen von Goethe und von Hegel in eminentem Maß kritisiert worden ist, zu glauben, dass der Prozess der Humanisierung, der Vermenschlichung, der Kultivierung sich von innen nach außen abspiele, sondern er spielt sich wesentlich auch und gerade durch die Entäußerung ab, wie Hegel das genannt hat. Wir werden nicht dadurch eigentlich Menschen, wir machen uns nicht dadurch zu Menschen, dass wir uns selbst als je Einzelne verwirklichen, sondern dadurch, dass wir aus uns herausgehen und dass wir in diesem aus uns herausgehen zu anderen Menschen in Beziehung treten und in gewissem Sinn an sie uns aufgeben. Und durch diese Veräußerlichung oder Entäußerung hindurch erst bestimmen wir uns als Individuen und nicht dadurch, dass wir, wie es Wilhelm von Humboldt etwa in seinem Bildungsbegriff von uns erwartet hat, uns selber gleichsam wie Pflänzchen mit Wasser begießen, nur damit wir allseitig gebildete Persönlichkeiten werden. Eben in Amerika sich in einem sehr positiven Sinn bewährt. Ich möchte Ihnen etwas vielleicht recht Schockierendes hier sagen. Ich denke hier an die Kategorie des Keep Smiling, des obligaten Lächelns. Man wird in Amerika immer wieder dem begegnen, dass jedes Ladenmädchen, wenn es sie bedient oder wer immer es ist, entzückend lächelt. Und sie werden darüber zunächst schockiert sein, denn sie werden dabei fühlen, dass dieses Lächeln zunächst einmal gar nicht das Lächeln dieses Individuums ist, sondern dass es dazu nicht nur von seinem Chef angehalten wird, sondern dass es diese Art zu lächeln in einer sogenannten Charm School, also in einer Schule der Charmantheit, gelernt hat. Und dass sie werden das dem Lächeln auch noch irgendwie ansehen. Aber ich glaube, wir sollen es uns damit nicht zu leicht machen. Es ist wahrscheinlich so, dass ein Mensch, der unter äußerem Zwang auf diese Weise zur Freundlichkeit gebracht wird, dann doch eher auch zu einer gewissen Humanität in seinem Verhältnis zu den anderen Menschen kommt, als jemand, der nur, um mit sich selbst identisch zu sein, als ob diese Identität mit sich selbst immer wünschbar wäre, ein bösartiges, vermuffeltes Gesicht macht und einem von vornherein bedeutet, dass der andere Mensch für ihn eigentlich nicht existent sei und in seine Innerlichkeit, die dann vielfach gar nicht existiert, nicht hereinzureden habe. Also ich würde deshalb sagen, wir sollten, ohne dabei im geringsten diese negativen Momente zu verkennen, uns darum bemühen, nicht selber, gerade indem wir über die Oberflächlichkeit uns entrüsten, selber oberflächlich und undialektisch uns zu verhalten. Die Art der Entäußerung des amerikanischen Lebens, die ich Ihnen charakterisiert habe, ließe sich bezeichnen als ein universaler Sieg der Aufklärung im Sinn des gesamteuropäischen Aufklärungsprozesses. Es gibt in Amerika trotz des Hays Office und trotz aller möglichen muffigen Institutionen wie der Frauenorganisationen, von denen Sie ja wohl auch schon einige Gräueltaten vernommen haben werden, trotz all dem unendlich viel weniger Tabus, unendlich viel weniger Blindes, dem die Menschen blind gehorchen und das dann gerade um der Blindheit des Gehorsams willen Destruktionstendenzen zeitigt, als es das bei uns gibt. Es gibt etwa in Amerika eine Freiheit der Diskussion, eine Art der Möglichkeit, über die Dinge zu reden, die nicht nur bei uns real sich nicht findet, sondern die bei uns außerdem auch noch verdächtig gemacht würde, indem man etwas sagen würde in unserem deutschen sehr bedenklichen Jargon der Eigentlichkeit. Ich zitiere eine deutsche Äußerung, es kommt nicht auf Diskussionen, sondern auf Begegnungen an. Was schließlich nur besagen kann, dass in einer trüben Zone des Miteinander der Gedanke, das Moment des Gedankens, der sich aneinander reibt und der Vernunft in ihren verschiedenen Gestalten, die sich aneinander abarbeiten, bei uns abgeschnitten wird. Ich hatte vorhin von dem amerikanischen Verhältnis zu den Kindern geredet. Ich glaube, dass wir uns doch kaum vorstellen können, in welchem Maß in dieser amerikanischen Kultur die Kinder freier, weniger unterdrückt und unter weniger Gewalt heranwachsen, als das selbst heute noch bei uns der Fall ist. Und vor allem, in welchem Maß doch die Errungenschaften der neuen Psychologie in Amerika in die Gestaltung selbst des täglichen Lebens eingedrungen sind. Eine Mutter, die weiß, mag es auch noch so grob und oberflächlich sein, dass wenn sie ihr Kind verprügelt, dass das Kind dann möglicherweise dafür mit einer Neurose als Erwachsene zu bezahlen hat. Eine solche Verhaltensweise scheint mir immer noch der Humanität näher zu sein, als eine Verhaltensweise, die, indem sie vornehm erklärt, man sei ja über Freud längst heraus und Freud reiche etwa an die Tiefe unserer Existenz nicht heran, nun die Psychoanalyse überhaupt zum alten Eisen wirft und letztlich sich darauf herausredet, dass wenn man die Kinder ordentlich verprügelt, dass sie dann bessere Soldaten werden. Also ich würde schon sagen, dass man dieses Element hier, gerade wo es um die Kritik der sogenannten Flachheit geht, mit einbeziehen soll und dass man sich darüber klar sein soll, dass doch also die Freiheit von Autorität in einem sehr spezifischen und in einem sehr fruchtbaren Sinn in Amerika weiter gediehen ist als bei uns. Nun, wenn ich hier von Freiheit von Autorität rede, so komme ich damit allerdings an einen sehr schwierigen Punkt. In einem Sinn ist sicherlich das Verhalten der Menschen in Amerika weniger autoritär als bei uns, weniger autoritätsgebunden als bei uns. In einem anderen Sinn ist es wahrscheinlich autoritätsgebundener. Lassen Sie mich daran Sie erinnern, dass ich Ihnen sagte, dass das bürgerliche Prinzip, also das Prinzip einer reinen Tauschgesellschaft, in Amerika bis zur äußersten Konsequenz durchgeführt ist. Das bedeutet nun aber auch, dass mehr oder minder alle die Instanzen eingezogen, kassiert werden, die über dieses Tauschprinzip und über den geschlossenen Betrieb der Gesellschaft hinausweisen, kassiert sind. Das ist im Grunde wohl daran schuld, dass es einen Begriff des Geistes, der der Substanz nach mit dem unseren vereinbar wäre, in der Breite der amerikanischen Kultur als ein substanzielles nicht gibt, sondern dass, wo es in unserem europäischen Sinn Geist in Amerika gibt, dieser Geist von vornherein als oppositioneller Geist, als Nonkonformismus erscheint zur Zeit von Edgar Allan Poe und dann von Concord, also von Emerson und Thoreau, nicht anders als zur Zeit von Melville oder schließlich heute von der avantgardistischen amerikanischen Literatur. Durch dieses Moment, dass alle für alle sind, und dass alles, was ist, nur ein für anderes und nicht ein an sich ist, bildet sich eine Art des Drucks heraus, die in gewisser Weise viel größer ist als der autoritäre Druck, der auf uns lastet, nämlich eben der Druck der Konformität, also der Druck, so zu sein wie alle anderen und bis in die innersten Verhaltensweisen sich nicht zu unterscheiden, sich nicht aufzufallen. Es ist nebenbei bemerkt, gerade dieses Element der Konformität und des Drucks der Konformität, der es uns Europäern in Amerika so besonders schwer macht. Das heißt, wir haben meistens nur die Wahl, entweder davor zu kapitulieren und dann diese Kapitulation zu bezahlen mit einer Art von kritikloser Überidentifikation mit Amerika, die bei vielen Emigranten sich etwa gefunden hat und heute noch findet, oder in die Isolierung zu gehen, uns abzukapseln und es zu einer wirklichen Dialektik zwischen der amerikanischen Erfahrung und dem, was wir selber sind, gar nicht recht kommen zu lassen. Und es scheint wirklich so, als ob ein drittes kaum überhaupt irgendeinem Menschen möglich sei. Das ist vielleicht die tragische Fatalität, die in der Beziehung von deutscher und amerikanischer Kultur heute jedenfalls sich abspaltet. Wenn ich Ihnen dieses negative Element der sogenannten amerikanischen Kultur ebenfalls ganz drastisch illustrieren soll, so möchte ich Ihnen ein Wort von Hölderlin nennen, das lautet: Ich verstand die Sprache des Äthers, die Sprache der Menschen verstand ich nie. Nun, es gibt heute genügend nicht-konformistische Dichter, die sich als Professoren an irgendwelchen Colleges mehr oder minder bescheiden, manchmal auch gar nicht so bescheiden, durchschlagen, als dass nicht etwa auf dem Wege der geistigen Aperzeption und Reflexion auch ein solches Wort wie dieses Hölderlin-Wort in der amerikanischen Diskussion fände. Aber dass es zunächst dem amerikanischen Lebensgefühl unendlich fern liegt, dass ein Amerikaner einen zunächst fragen würde, was soll das überhaupt heißen? Ich verstand die Sprache des Äthers. Der Äther spricht doch gar keine Sprache. Es gibt keine andere Sprache als die der Menschen. Und was du die Sprache des Äthers nennst, das ist ja nur in Wirklichkeit eine psychologische Projektion deiner eigenen Sprache. Dass ihnen also, was weiß ich, jeder amerikanische normale College-Student das zunächst entgegenhalten wird und dass das ganze Lebensgefühl im Zeichen dieses Bewusstseins steht, ich glaube, das wird sich schwer bestreiten lassen. In der amerikanischen Kulturdiskussion auf dem Niveau der Massenkultur jedenfalls begegnet einem oft eine Frage etwa der Gestalt, und die Kombination an sich spricht schon für oder vielmehr gegen sich. Wie kommt es, dass Amerika bis heute noch keinen Beethoven oder keinen Tschaikowski hervorgebracht hat? Ich zitiere auch das wörtlich aus einer ungeheuer verbreiteten amerikanischen Publikation. Nun, darauf wäre zu sagen, dass das Ich-Ideal der amerikanischen Kinder, das Ich-Ideal, an dem man überhaupt seine Leistung misst, von vornherein in Amerika so verschieden ist, dass es zu dem Willen, ein Beethoven oder ein Tschaikowski zu werden, wenn Sie mir die Barbarei einer solchen Formulierung durchgehen lassen, überhaupt eigentlich gar nicht recht kommen kann. Ein Kind, das darauf im Ernst verfiele, das würde wahrscheinlich in seiner Klasse als ein Sissi, also als ein feminines, tendenziell homosexuelles Schwesterchen schon von Anfang an durchgeprügelt werden und würde überhaupt kaum Chancen haben, sich richtig zu entwickeln, wenn es im Ernst solche Aspirationen überhaupt hätte. Das Ich-Ideal, an dem man sich bildet, ist das Ich-Ideal des Erfolgs, der gleichsam die gesellschaftliche Honorierung der eigenen Existenz darstellt, weil ja im Sinn des von mir Ihnen angedeuteten amerikanischen Kulturideals eben überhaupt in der realen Gesellschaft die Macht gesucht wird, durch die Kultur sich bewähren und sich bestätigen soll. Es fehlt ganz und gar die Vorstellung der nicht honorierbaren Qualität, außer eben bei den Expatriates und den bewussten Nonkonformisten. Nun könnten Sie mich fragen, das Besondere und das Exzeptionelle und das nicht im Bestehenden Aufgehende, das hat es halt überall in der ganzen Welt schwer. Wenn man sich vorstellt, was in Deutschland um das Jahr 1800 etwa an Geist sich geregt hat, oder wenn man sich vorstellt, was überhaupt im gesamten Europa um das Jahr 1910 an geistigen, nun im Sinn der Geisteskultur gesprochen, an geistigen Energien frei geworden ist, dann wird man doch sehen, dass nun nach dem Maßstab der Geisteskultur jedenfalls die gesamtgesellschaftlichen Voraussetzungen für die Bildung bedeutender und nicht mit dem Bestehenden harmonisierender Leistungen bei uns viel größer war. Es fehlt gleichsam die Schutzhülle, die Isolierschicht, in der jene Art von Talent sich bildet, die nicht sogleich aufgeht in der Angleichung an das, was anders ist. Es fehlen vor allem drüben die feudalen, die nicht marktmäßigen Residuen der Gesellschaft und es fehlt, wie ich andeutete, ebenso auch eine alte Oberschicht. Und es ist ja eine merkwürdige Dialektik, dass in Europa gerade das Element des Modernen, des Avantgardistischen, dessen, was nicht honoriert wird, materiell und auch geistig lebt, von Rückständen gerade einer vorkapitalistischen Ordnung, in der das Tauschprinzip noch nicht universal durchgesetzt ist. Wir haben es drüben mit einer durch und durch vergesellschafteten Gesellschaft zu tun. Man kann etwa immer wieder solchen Äußerungen begegnen, wie dass ein Mensch, der glaube, dass er in seiner theoretischen Überzeugung Recht und alle die anderen oder eine große Mehrheit von anderen Menschen Unrecht habe, dass das von vornherein ein tendenzieller Geisteskranker, ein Paranoiker sein müsse, während genau in diesem Moment des Widerstands, dem in der Tat dann die paranoiden Elemente selten fehlen, überhaupt jede geistige Freiheit und jede geistige Produktivität eigentlich waltet. Ich darf hier vielleicht noch auf einen Moment hinweisen, an das gewöhnlich, wenn man von dieser Problematik spricht, gar nicht gedacht wird. Das ist nämlich, dass eine ganze geistige Sphäre, die für das europäische Gesamtbewusstsein zentral ist, in Amerika ausgefallen ist, nämlich das Bereich der spekulativen Metaphysik in einem allerweitesten Sinn. Jedenfalls ist es in der Breite des amerikanischen Lebens so gewesen, dass der positive Glaube an die Religion, und zwar an die Religion in einem sektenhaft starren und positiven Sinn, wie er durch den Begriff des Fundamentalismus etwa bezeichnet wird, unmittelbar abgelöst worden ist durch den ebenso positiven und, wenn Sie wollen, unflexiblen Glauben an die Wissenschaft, ihre positiven Resultate, an das, was man messen und zählen kann. Während die Sphäre des autonomen, sich in sich selbst reflektierenden, des eigentlich freien Gedankens dazwischen doch wesentlich ausgefallen ist. Und ich glaube, nur wenn man sich darüber klar ist, dass Amerika durch die Erfahrung des spekulativen Gedankens substanziell nicht wirklich hindurchgegangen ist, kann man gewisse Tendenzen des amerikanischen Geistes, ich denke jetzt vor allem eben gerade an die amerikanische Wissenschaft, sich recht vorstellen. Da ist etwa die universale Neigung, dass wenn man einen Gedanken ausspricht, dass man sogleich gefragt wird, where is the evidence? Also wo ist der Beweis für diesen Gedanken? Das heißt, wo sind die Tatsachen, auf die du diesen Gedanken zurückführen kannst? Auch dieses Motiv hat etwa gegenüber einer gewissen Neigung des wild gewordenen Gedankens bei uns, der sich selber dekretiert und absolut setzt, etwas Heilsames. Etwas sehr Positives gegen die bloße Dogmatik. Aber er hat zugleich auch das Negative, dass er in einer Art von Denkverbot terminiert. Mir ist von einem befreundeten Professor erzählt worden, dass an der Columbia-Universität einmal einem Studenten der Kunstgeschichte zu Anfang seiner Arbeit gesagt wurde, you are here in order to do research, not to think. Nun, das ist eine Karikatur und ist sicher eine Seltenheit, aber es zeigt eben jenes außerordentlich bedenkliche negative Element. Lassen Sie mich dem nur noch hinzufügen, dass diese repressiven Tendenzen des Konformismus nun auch ökonomisch zusammengefasst sind in dem gewaltigen System der amerikanischen Kulturindustrie, die eine Art totales, verdinglichtes System geradezu der Heteronomie eigentlich darstellt. Es ist ein alles in einbegreifender Mechanismus, der nichts, schlechterdings gar nichts draußen lässt, der auch die geistige Organisation nicht draußen lässt. Es ist also etwa für einen Schriftsteller in Amerika etwas fast Selbstverständliches, dass wenn er eine Arbeit irgendwo einreicht, dass ihm dann gesagt wird, diese Arbeit, die brauche ein Editing, die müsse also irgendwie bearbeitet werden, damit sie marktfähig und verkäuflich wird. Und ich weiß, dass als eine Arbeit von mir in einem der angesehensten amerikanischen wissenschaftlichen Journale angenommen war, mir die Arbeit dann gesandt wurde mit einem Editing, durch das ich meine eigenen Gedanken nicht wiedererkannt habe. Als ich darauf die Arbeit zurückzog, bekam ich einen ebenso freundlichen wie verständnislosen Brief darauf, in dem zu lesen stand, dass doch gerade dieses Magazin, es war kein Magazin, sondern eine wissenschaftliche Zeitschrift, der Einheit, mit der sämtliche Artikel eben geeditet würden, seine außerordentliche Wirksamkeit verdanke, und es sei doch wahrscheinlich von mir außerordentlich töricht, dass ich von dieser Chance, meine Gedanken, von denen nichts mehr übrig geblieben war, unter die Leute zu bringen, nun also versäumen würde. Dass es einem passieren kann, dass von einem Buch, das also nicht in der üblichen Weise aufgebaut ist, sondern etwa dialektisch sich fortbewegt, dass es einem dann passieren kann, dass von diesem Buch gesagt wird, es sei badly organized, weil nicht vor und nach jedem Paragraphen gesagt wird, wo er hinführt, was er soll und überhaupt, wozu das Ganze da ist, möchte ich nur nebenbei bemerken. In dieselbe Sphäre gehört etwa in der Musik, die fast universal Gepflogenheit des Arrangements oder die Zurichtung aller erdenklichen Dinge für den Film. Auch, dass man etwa gefragt wird bei einer Publikation sogleich, at which audience do you aim, anstatt dass die Sache selbst gewertet wird, dass also eine Publikation zunächst gesehen wird in Kategorien ihres möglichen Wirkungszusammenhangs, anstatt als eine Sache für sich, ist wohl für das sehr bezeichnend. Dass etwa die Art, mit der man in Deutschland dazu tendiert, den Jazz, den amerikanischen Jazz, wobei dann immer aber gesagt wird, der Jazz, den ich meine, das ist gar nicht der allgemeine Jazz, sondern es ist ein ganz besonderer Jazz, mit avantgardistischen Tendenzen in der Musik zusammenzuwerfen und zu konfundieren, das ist ebenso ein Symptom, diese völlige Desorientierung, die daher kommt, dass wir in Europa den Schleier der Standardisierung, den die Kulturindustrie über alles legt, oder ein adäquateres Bild würde sagen, die Zellophanhülle, in die alles durch die Kulturindustrie verpackt wird, nicht recht zu durchdringen vermögen. Hier gehört natürlich auch das Problem der historischen Kontinuität. Wir pflegen ja den Amerikanern sehr den Mangel an historischem Sinn ebenso wie überhaupt den Mangel an Tradition vorzuwerfen, dass es ein Ladenhüter sozusagen des kulturkonservativen europäischen Anti-Amerikanismus. Gerade hier aber, glaube ich, liegt die gröbste Ungerechtigkeit deshalb vor, weil nicht, wie es hüben und drüben von Ideologen immer wieder behauptet wird, die amerikanische Kultur, wenn man ihr nur Zeit lässt, recht gemütlich zu wachsen und sich zu entfalten, der deutschen oder der gesamteuropäischen nacheifern wird, sondern gerade umgekehrt glaube ich, dass die geschichtliche Gesamttendenz auf eine Amerikanisierung von Europa herausläuft, zu der man kritisch stehen mag, so sehr man nur will, die man aber zunächst jedenfalls als eine für Europa entscheidende Tatsache anzuerkennen hat. Und gerade hierher gehört auch das Problem des Verlusts an historischem Bewusstsein. Mein Göttinger Kollege Hermann Heimpe hat ja in seinen Arbeiten, ohne dabei übrigens, soweit mir erinnerlich ist, auf Amerika zu exemplifizieren, sehr eingehend gezeigt, dass das deutsche geschichtliche Bewusstsein in einer Art Zerfall ist. Das heißt, dass auch wir dazu tendieren, alles das zu vergessen, wovon wir den Amerikanern vorzuwerfen pflegen, dass sie es nicht wüssten. In all diesen Dingen ist nicht etwa Amerika zurückgeblieben, sondern Europa hinkt hinter Amerika her. Und wenn es schon um das schiefe Verhältnis zur Geschichte geht, so mag man wohl die Frage aufwerfen, ob die falsche deutsche Renaissance des Lüchowschen Restaurants in New York nicht immer noch dem Amerikanismus vorzuziehen ist, mit dem wir aus Rothenburg längst ein Verkaufsobjekt gemacht haben. Und ich hätte beinahe gesagt, auch Salzburg. Aber wir können sicherlich von den Amerikanern das lernen, dass wir die Verhältnisse, in die wir hineingeboren sind, nicht länger, wenn Sie mir den Amerikanismus gestatten, for granted nehmen. Dass wir nicht länger die kulturellen Verhältnisse, in denen wir leben, selber so betrachten, als ob sie naturgegeben wären, sondern wir können von ihnen lernen, auch der eigenen Geschichte und den eigenen Bedingungen der Existenz gegenüber eine Art von Freiheit zu gewinnen, die wir bis heute eigentlich gar nicht so recht haben. Ich möchte nur hier ein Beispiel Ihnen noch sagen. Ein mir befreundeter Pianist hat mir vor einiger Zeit erzählt, ein deutscher Pianist, dass er bei der Überfahrt von Amerika nach Südamerika mit jemand zusammengefahren wäre, der sich danach erkundigte, was er tue. Und als er hörte, dass er Pianist sei, sagte der Mann ihm, well, many entertainers now go to South America. Nun, der Freund von mir war darüber außerordentlich entrüstet. Und er hat mit dieser Entrüstung sicher recht gehabt. Es ist eine Barbarei, einen Menschen, der also Beethoven-Sonaten und Schumann spielen will, also eine Art Spaßmacher von vornherein zu sehen. Aber ich möchte sagen, selbst hier in diesem Moment, dass man daran gemahnt wird, dass auch die oberste Kunst, wie Thomas Mann es einmal genannt hat, eine Art von höherem Jux sei, ist etwas, woran wir Artisten ein wenig Selbstbesinnung lernen könnten und gerade eine Einschränkung des Absolutheitsanspruchs dessen, was wir tun, der uns wahrscheinlich nur zugute kommt. Ich halte für meinen Teil für viel bedenklicher in der amerikanischen Kultur als diese Vorstellung vom Entertainer, die mir ja auch nicht gerade nahe liegt, Tendenz, die Kultur gewissermaßen in Regie zu nehmen, zu einer Sache von Komitees älterer Damen zu machen. Auch hier möchte ich allerdings sagen, dass auch diese Situation, wie sie sich etwa in dem Stumpfsinn der meisten musikalischen Programme ausprägt, drüben nicht absolut gesetzt werden darf, sondern es ist hier doch so, dass sich da etwas Ähnliches anbahnt, wie vielleicht in Rom zu hellenistischen Zeiten, dass nämlich durch den Ausverkauf der europäischen Intellektuellen, durch den Ausverkauf der eigentlichen Träger der europäischen Kultur, die in hellen Haufen nach Amerika gehen, unter Umständen doch ein Umschlag erfolgen kann. Nun, meine Damen und Herren, wenn Sie mich fragen, was soll man nun mit Rücksicht auf das Verständnis der beiden Kulturen tun, so bin ich zunächst dazu geneigt, wie immer, wenn man mich fragt, was man tun soll, zu antworten, man soll zunächst einmal versuchen, nicht stur auf dem je eigenen Standpunkt zu beharren, sondern die Dinge so komplex zu sehen und die Dinge so zu begreifen, wie ich es heute Abend wie immer auch unzulänglich versucht habe, Ihnen klarzumachen. Das wird hier und dort erschwert. Dort durch jenes merkwürdige Gefühl, man sei God's own country, das ja von Kulturkritikern drüben sehr viel analysiert worden ist, bei uns durch eine bestimmte Art des kollektiven Narzissmus, die eigentlich jeden kritischen Gedanken heute in Deutschland, den man über deutsche Dinge anmeldet, verdrängen lässt und darauf von vornherein den Gegenschlag des Ja-Aber produziert. Aber ich meine, und damit möchte ich schließen, es kommt nicht darauf an, dass man einfach, weil man so nett und so freundlich und so aufgeklärt ist, sich gegenseitig versteht. Es kommt auch nicht darauf an, dass man sieht, das hat seine guten Seiten und jenes hat seine guten Seiten und seine schlechten Seiten. Wenn mein Vortrag in diesem Sinn verstanden würde, dann glaube ich, würde er nicht richtig verstanden. Sondern ich glaube, kommt wirklich darauf an, dass man am eigenen wie an dem anderen des kritischen Gedankens mächtig bleibt, anstatt dass man vor der Übermacht dessen, was hier und dort nun einmal so ist, kapituliert und sagt, das ist so, das muss so sein, das muss man hinnehmen. Das, was wir versuchen sollten zu überwinden, dort und hier, ist eigentlich nichts anderes als die Verhärtung gegen den kritischen Gedanken überhaupt. Und ich wollte eigentlich nicht mehr als Ihre eigenen Gedanken anzuregen zu einer gewissen Verflüssigung dieser geronnenen Gegensätze, die ich freilich anders als in ihrer geronnenen Form Ihnen nicht präsentieren konnte, eben deshalb, weil sie heute in einer verdinglichten Welt nun einmal geronnen sind.